Erster Abraham heiratete noch eine Frau. Ihr Name war Ketura. Zweiter, sie bekamen zusammen 6 Söhne, Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak und Sua. Dritter, Joksan war der Vater von Saba und Dedan. Die Söhne von Dedan waren die Assuriter, Letusiter und Leumiter. Vierter, die Söhne von Midian hießen Epher, Epher, Hanoch, Abida und Elda. Alle diese Menschen gehörten zur Familie von Ketura. Fünfter, Abraham gab seinen ganzen Besitz an seinen Sohn Isaak. Sechster, den Söhnen seiner anderen Frauen gab er Geschenke. Er schickte sie noch vor seinem Tod nach Osten weg von Isaak. Siebter, Abraham lebte insgesamt 175 Jahre lang. Achter, dann starb Abraham in einem hohen Alter. Er war alt und zufrieden mit seinem Leben. Neunter, seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle Machpela. Diese Höhle lag auf dem Land von Ephron. Zehnter, Abraham hatte dieses Land früher von den Hethitern gekauft. Dort wurden Abraham und seine Frau Sarah begraben. Elfter, nach dem Tod von Abraham segnete Gott seinen Sohn Isaak. Isaak wohnte in der Nähe eines Brunnens in der Wüste. Zwölfter, das ist die Geschichte von Ismael. Er war der Sohn von Abraham und Hagar, der Dienerin von Sarah. 13. Das sind die Namen der Söhne von Ismael, Nebajot war der Erstgeborene. Dann kamen Kedar, Adbel und Mibsam. 14. Weitere Söhne waren Misma, Duma und Massa. 15. Und auch Hadad, Tema, Jetur, Naphis und Ketma gehörten dazu. 16. Das waren die 12 Söhne von Ismael. Sie waren Anführer von 12 Stämmen und lebten in ihren eigenen Dörfern. 17. Ismael wurde 137 Jahre alt. Dann starb er und kam zu seinen Vorfahren. 18. Seine Nachkommen lebten im Gebiet zwischen Havila und Schur. Das liegt im Osten von Ägypten. 19. Dies ist die Geschichte von Isaak, dem Sohn von Abraham. 20. Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka heiratete. Sie war die Tochter von Betuel aus Mesopotamien. 21. Rebekka konnte keine Kinder bekommen. Deshalb betete Isaak zu Gott. Gott hörte ihn, und Rebekka wurde schwanger. 22. Die Kinder in ihrem Bauch kämpften miteinander. Rebekka fragte sich, warum das passierte, und suchte Rat bei Gott. 23. Gott sagte zu ihr, 2 Völker sind in deinem Bauch. Der Jüngere wird stärker sein als der Ältere und über ihn herrschen. 24. Als die Zeit für die Geburt kam, wurden tatsächlich Zwillinge geboren. 25. Das erste Baby war rötlich und hatte am ganzen Körper Haare wie ein Mantel. Sie nannten ihn Esau. 26. Danach kam sein Bruder heraus. Er hielt mit seiner Hand die Ferse von Esau fest. Sie nannten ihn Jakob. Isaak war damals 60 Jahre alt. 27. Die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein guter Jäger und war gerne draußen. Jakob war ein ruhiger Mann und blieb bei den Zelten. 28. Isaak liebte Esau mehr, weil er gerne das Fleisch von gejagten Tieren aß. Rebekka aber liebte Jakob mehr. 29. Eines Tages kochte Jakob eine Suppe. Esau kam sehr müde und hungrig vom Feld nach Hause. 30. Esau sagte zu Jakob, gib mir schnell etwas von der roten Suppe. Ich bin ganz schwach. Deshalb nennt man ihn auch Edom. 31. Jakob antwortete, verkaufe mir zuerst dein Recht als erstgeborener Sohn. 32. Esau sagte, ich sterbe sowieso bald vor Hunger. Was nützt mir da dieses Recht? 33. Jakob sagte, schwöre es mir zuerst. Esau schwor es ihm und verkaufte so sein Erstgeburtsrecht an Jakob. 34. Dann gab Jakob ihm Brot und die Linsensuppe. Esau aß, trank und ging weg. Ihm war sein wichtiges Recht völlig egal.